Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße, mein Kreislauf. Oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße, mein Kreislauf. Oh Scheiße, mein Kreislauf. Scheiße, mein Kreislauf.